weird an. Und du benutzt deine Hände, aber sie werden gleichzeitig kalt. Dann zieh die Handschuhe an. Ja, aber damit kann man.